Naja, das kann man sich so vorstellen, dass letztlich kein Beitrag unkommentiert bleibt. Das geht aber in beide Richtungen. Es gibt dann durchaus auch sehr viel Beifall, dass ich Themen aufgreife, auf Missstände aufmerksam mache, manchmal einfach auch sehr schnell über bestimmte Ereignisse berichte. Aber es gibt natürlich auch Kritik von Seiten der Leute, die ich mir vorknöpfe. Das gibt es bei Pegida, das gibt es bei den Anti-Asyl-Initiativen und das artet manchmal dann auch in Hetze aus, wo ich dann auch namentlich angegriffen werde. Können Sie da ein Beispiel nennen? Ach ja, erst die letzten Tage, Tatjana Festerling, also eine der wichtigsten Wortführerinnen von Pegida, die auch Oberbürgermeisterkandidatin von Pegida in Dresden war, hat bei Facebook eine Sperre bekommen nach Kommentaren im Netz für eine Woche. Seit gestern schreibt sie wieder, aber die polemisierte dann, nachdem ich diesen Fall aufgriff, über das Hetzblatt oder gegen das Hetzblatt Tagesspiegel, nannte mich linksradikales Schreibgriffelchen. Auch Lutz Bachmann, der Pegida-Anführer, hat mich zum Beispiel mal als Klatschpappe bezeichnet. Das kommt immer so ein bisschen lustig daher, aber ganz so lustig ist das natürlich nicht, weil das erreicht ja viele Anhänger von Pegida und die merken sich möglicherweise dann schon irgendwann auch den Namen. Da ist bis jetzt noch nichts wirklich unangenehm geworden, aber man weiß nie, wie sich solche Dinge entwickeln können. Erschwert das auch die Recherche? Na, die Recherche im Moment erschwert es nicht. Ich fühle mich da jetzt nicht gebremst. Es ist so, dass ich sehr viel das Internet verfolge, schaue, was auf Anti-Asyl-Seiten im Netz gepostet wird, das auswerte, mich da auch vernetzt habe mit anderen, die ähnliche Arbeit machen. Das sind manchmal Journalisten, das sind manchmal aber auch einfach Aktivisten, die sich für Flüchtlinge einsetzen in Freital, in Meißen, Kommunalpolitiker. Da gibt es in Freital die Seite Perlen aus Freital, die rassistische Posts immer wieder publizieren. Da gibt es in Dresden die Initiative Straßengezwitscher, die regelmäßig vor Ort von Demonstrationen berichtet. Also diese Recherchearbeit ist bisher nicht ausgebremst und es wäre jetzt auch falsch zu sagen, dass ich jetzt hier mit Personenschutz durch die Stadt laufe oder ständig Angst habe, dass ich eins auf die Mütze bekomme. Aber welche Rolle spielt das Netz überhaupt, frage ich mich manchmal. Wie repräsentativ ist das eigentlich, wenn Sie zum Beispiel beschimpft werden? Haben Sie da das Gefühl, dass sich das, ja, dass manches da möglicherweise auch zu viel Aufmerksamkeit bekommt, weil es im Netz stattfindet? Und sind das wirklich viele Leute, die da hetzen, oder sind das eigentlich nur wenige, die aber große Aufmerksamkeit dadurch generieren? Ich glaube, dass man sich schon die Reichweite angucken muss. Die ist natürlich durchaus unterschiedlich. Da gibt es Anti-Asyl-Initiativen, die vergleichsweise wenig beachtet werden, irgendwo in der Provinz. Aber Pegida zum Beispiel selbst hat auf Facebook immer noch 156.000 Likes. Das geht ganz, ganz langsam zurück. Aber wenn man es vergleicht, die Zahl der Demonstrationsteilnehmer hat sich jetzt so eingependelt auf 3.000 bei den Demonstrationen, dann sind das doch sehr viele Leute, die das sehen und das schaukelt sich dann oft halt auch hoch in weiteren Kommentaren und die werden dann auch wieder geliked. Also das ist jetzt nicht so, dass das wenige sehen und dass es quasi sich im Netz versendet. Sie haben vorhin Tatjana Festerling erwähnt, die eine Facebook-Sperre für eine Woche hatte. Bringt so eine Sperre überhaupt was? Also ehrlich gesagt, das ist ein symbolischer Akt. Es ist bemerkenswert, dass Facebook das gemacht hat. In vielen Fällen, wenn rassistische Posts gemeldet werden, sagt Facebook, sie können da keinen Verstoß gegen die Community-Richtlinien feststellen. Das ist manchmal etwas merkwürdig, weil die sehr fix sind, wenn zum Beispiel blanker Busen gezeigt wird. Das ist sofort ein Thema. Aber bei dem Thema Rassismus sind sie eher zurückhaltend. Insofern war das ein interessanter Vorgang. Warum die Facebook-Sperre verhängt worden ist, dazu gibt Facebook keine Auskunft. Andererseits ist es so, sie hat ja weitere Kanäle. Es gibt dann weitere Pegida-Anführer, Bachmann habe ich erwähnt, andere. Sie hat selbst noch eine Seite Solidarität mit Tatjana Festerling, wo viele davon ausgehen, dass sie selbst diese Seite bespielt. Insofern ist es nicht so, dass sie mundtot gemacht wird durch so eine Aktion, sondern man weist lediglich darauf hin, dass sie sehr, sehr oft überzieht in ihren Äußerungen. Fühlen Sie sich als Journalist einem größeren Widerstand eigentlich ausgesetzt, oder sagen Sie mir, ich mache eigentlich meine Arbeit, wie ich die sonst auch immer mache? Naja, die Arbeit hat sich schon in einer gewissen Weise verändert, weil sie viel stärker verschränkt ist, letztlich auch mit sozialen Medien selbst. Ich bin auf Twitter auch relativ aktiv. Viele Dinge, die mir auffallen, vermelde ich erstmal auf Twitter, schreibe sie dann auf für den Tagesspiegel. Insofern ist das schon eine Veränderung der Arbeit. Was wir im Moment in Deutschland tatsächlich ja erleben, ist eine Zuspitzung und Aufheizung, wie wir sie eigentlich lange nicht erlebt haben. Und wir erleben das jetzt zu einer Zeit, wo eben Internet, soziale Medien eine viel größere Rolle spielen als noch vor Jahren. Insofern ist das schon in den Abläufen eine andere Arbeit. Aber eine schwierigere oder eine leichtere? Sagen wir mal eine aufregendere.